Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Roland. DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland.

within it the idea of the fall. There is always a curious tie between the fall and the creation. Falling in love. zeigst uns und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland. gehört? Gehört. Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel. und er, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland. Thank you. Sputnik Heimspiel. Thank you. When you're the only thing I think about, it's all that I can still do. And you know you're the one I dream about, I couldn't do it without you. Blackbeats. Blackbeats.